Yo, das ist DJ Attila, direkt aus den heißesten Ghettos von Berlin. Ihr hört Niemandsland, was mehr ist als Flaschenpfand. Yo, bei Contrabanda 91.4 FM. Respect from my heart, yo. Die erste Explosion gab es in der 16. Spielminute beim Spiel Frankreich gegen Deutschland. Die Zuschauer erschreckt ein lauter Knall. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Fahnen auf Halbmast, nicht nur im Niemandsland, weltweit. Nach diesem grauenhaften Attentat in Paris ist wahrscheinlich im Moment nichts mehr, wie es war. Zumindest nicht hier in Europa. Willkommen zu einem traurigen Samstag, der überschattet ist von dem Massaker in Paris, bei dem ungefähr 140 Personen ihr Leben verloren haben und weiß Gott, wie viele andere Menschen verstümmelt und schwer verletzt wurden. Mehrere Terrorkommandos überfielen am gestrigen Abend in Paris friedliche Menschenmengen und brachten Sprengstoff zur Zündung und entluden ihre automatischen Feuerwaffen in die Menschenmenge. Wir sind wütend, traurig, erschüttert, empört. Trotzdem wollen wir auch heute wieder versuchen, meine Damen und Herren, Ihnen die Welt so darzustellen, wie sie ist. Als Tragödie und als Komödie, als Farce und als bitterer Ernst, als Paradies und als Hölle, als Original und als Fälschung, als wissenschaftliches Phänomen und als abergläubigen Hokuspokus, als Hochkultur und als Kolportage, als ferne Zukunftsmusik und als Vergangenheitsbewältigung, als der Zeit weit voraus und als weit hinter dem Mond. Alles dies und noch viel mehr und trotzdem von vielem nichts. Willkommen im Niemandsland. Ein trauriger Samstag, ein trauriger 14. November 2015. Dir der Blumen nach. Niemandsland Geschichte. Die Weimarer Republik. Weimar oder die Sehnsucht nach dem neuen Menschen. Träume und Albträume. Ein Essay von Philipp Blom. Er sitzt da in perfekter soldatischer Haltung, den Oberkörper aufgerichtet, die Uniformjacke hochgeschlossen. Seine Haare sind streng gescheitelt und zurückgekämmt. Das Gesicht ist sauber rasiert. Auf seiner Brust prangt ein eisernes Kreuz, erster Klasse. Der Kriegsheld hockt auf der Straße, das rechte Bein vor sich ausgestreckt, das linke fehlt ihm von der Hüfte abwärts. Sein Gesicht verrät keine Emotion, er blickt auf den Boden. Die Uniform wirft Falten auf seinem Oberkörper. Er ist augenscheinlich abgemagert. Ein Mann, der aussieht, als habe er selbst nichts zu verschenken, beugt sich über die Uniformmütze des Bettlers und wirft etwas hinein. Die Aufnahme wurde 1923 in Berlin gemacht, mitten in der Hyperinflation. Es ist daher anzunehmen, dass der Mann einen auf billigem Papier gedruckten Schein mit einer Fantasiezahl darauf in die Mütze wirft. 100 Millionen vielleicht, auch 10 Milliarden oder mehr, je nachdem, wann genau das Foto gemacht wurde. Jedenfalls kaum genug für ein warmes Essen. In den Hinterhöfen benutzten Kinder Geldscheinbündel als Bauklötze. Die 20er Jahre waren noch lange nicht golden. Wie kaum ein anderes Bild symbolisiert dieser Bettler den Anfang der Weimarer Republik. Die Not, die Demütigung, den Verlust alter Sicherheiten und das Auftreten neuer Ängste. 5 schreckliche Jahre hatte die junge Republik bereits überstanden. 5 Jahre voller Straßenkämpfe, bewaffneter Streiks, Arbeiteraufstände, Putschversuche und politischer Morde, durch die etwa 5000 Menschen gewaltsam ums Leben gekommen waren. Der Veteran, der seine Haltung auch im tiefsten Elend bewahrte, nahm an diesen Kämpfen nicht teil. Er gehörte zum Heer der dauerhaft Kriegsversehrten. Einer von 720.000 Männern, die schwer verwundet von der Front zurückgekehrt waren. Die Weimarer Republik war eine traumatisierte Gesellschaft. Die Erfahrung des Ersten Weltkrieges, die oft gar nicht zur Sprache gebracht wurde, hatte alles verändert. Es war ein verlorener Krieg. Die Werte der Kaiserzeit, Mut, Selbstaufopferung, Vaterlandsliebe, religiöser Glaube, Gehorsam, schienen nach dem mechanisierten, völlig sinnentleerten Töten an der Westfront lachhaft anachronistisch. Was konnte ein einzelner Mensch gegen Artillerie, Stacheldraht, Giftgas und Panzer ausrichten? Der Feind war unpersönlich geworden, ein stählerner Albtraum. Kühle Technologie war an der Westfront bei weitem der erfolgreichste Killer. Nur 1% aller Gefallenen starb an Wunden, die sie sich im Nahkampf zugezogen hatten. Fast 50% wurden von Granaten zerfetzt oder durch Senfgas umgebracht, oft ohne einen Feind auch nur gesehen zu haben. Die heimkehrenden deutschen Soldaten trugen ihre Erfahrungen zurück in die Gesellschaft und mit ihr eine furchtbare Einsicht, die der dadaistische Dichter Hugo Ball schon 1917 formulierte. Eine Zeit bricht zusammen, eine tausendjährige Kultur bricht zusammen. Es gibt keine Pfeiler und Stützen, keine Fundamente mehr, die nicht zersprengt worden wären. Die Welt zeigte sich als blindes, über- und gegeneinander entfesselter Kräfte. Maschinen entstanden und traten anstelle der Individuen. Maschinen, monströse Mordinstrumente, hatten den Krieg gewonnen. Vor 1914 wurde Technologie fast immer mit großem Optimismus gesehen, als Heilsbringer der Menschheit und Lösung aller Probleme. Das war jetzt anders. Das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine war gekippt. Menschliche Körper waren wehrlos gegen die Übermacht der Technologie. Die Träume und Prinzipien von Individuen wurden durch die Macht der Maschinen niedergewalzt. Technologie und Wissenschaft und die aufklärerische Vernunft, die sie möglich gemacht hatte, waren durch den Krieg ambivalent geworden. Politik, Kunst und Gesellschaft der 20er und 30er Jahre waren geprägt von sehr unterschiedlichen Versuchen, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine neu zu definieren. Über all dem stand ein Wunschtraum, ein Gespenst, der neue Mensch. Von 1918 bis 1938 wurden in Deutschland Dutzende Bücher mit »Der neue Mensch« im Titel verlegt. Sie zeigen, wie unterschiedlich der Gedanke auftrat. »Der neue Mensch«, »Christus und der neue Mensch«, Der neue deutsche Mensch. Der neue Mensch im neuen Russland. Der neue Mensch in der neuen Zeit. Der neue Mensch und die Grundlagen seiner Weltanschauung. Unter den Autoren waren Kommunisten und Mystiker, Antisemiten und Anthroposophen, Sportler und Sozialreformer, ein Komponist, ein Philosoph und mehrere Journalisten. Was genau hinter diesem Namen stand, war fast gleichgültig. Es war ein unendliches, vages Versprechen. Neue Menschen brauchten aber nicht nur eine Weltanschauung, sie brauchten auch neue Körper. Um die kümmerten sich unzählige Turnvereine, Fitnessclubs, Vereine für Freikörperkultur sowie Diätgurus, Wandervögel, Nacktheitspropheten und Ertüchtigungslehrer. Die alte Welt war tot, die neue sollte stark und gesund werden. Philosophische Systeme, Lebensreform, soziale Utopien, der Kult von Licht und Luft und politische Ideologien verschmolzen miteinander. Auch die Bauhausgründer waren umgetrieben von dieser Idee. Sie schufen Möbel und ganze Stadtentwürfe für neue Menschen. Und in den Theaterstücken von Oskar Schlemmer traten Schauspieler auf, deren futuristische Kostüme und steife Bewegungen an Roboter oder an Veteranen mit mechanischen Prothesen erinnerten. Der neue Mensch sollte zu einer neuen Einheit aus Kunst und Technik werden, wie Schlemmer schrieb. Die Ähnlichkeit von Mensch und Maschine wurde während der Zwischenkriegszeit immer wieder beschworen. 1922 veröffentlichte der deutsche Arzt Fritz Kahn den ersten Band seiner Buchreihe »Das Leben des Menschen«, die zum Bestseller wurde. In einer berühmt gewordenen Illustration stellt er den Menschen als Industriepalast dar, der Körper als Fabrik, 1926. In einer Zeit, in der hunderttausende Veteranen auf der Straße Prothesen oder kosmetische Halbmasken trugen, die besonders schreckliche Verletzungen im Gesicht kaschieren sollten, war die Verschmelzung von Mensch und Maschine naheliegend. Das Thema machte viele Filme zu Kassenschlagern wie Frankenstein von 1931, in dem das Monster von einem Wissenschaftler zusammengeflickt und mit Starkstrom zum Leben erweckt wird, über sowjetische Produktionen wie Ziger Werthoffs Mann mit einer Kamera von 1929, in der die sowjetische Gesellschaft als Maschine mit organischen Einzelteilen beschrieben wurde, bis hin zu Charlie Chaplins Modern Times, in der ein Arbeiter von der Maschinenwelt buchstäblich verschluckt wird. Fritz Langs Film Metropolis von 1927 entwarf eine Welt, in der einfache Arbeiter endgültig zu Maschinensklaven geworden sind, die sich in den lichtlosen Katakomben der Monsterstadt an der Herzmaschine zu Tode schuften, um einer kleinen und unermesslich reichen Elite, die sich der Technologie bemeistert hat, ein sorgloses Luxusleben zu ermöglichen. Ein fast marxistisches Schreckensszenario. Metropolis. Es ist eine prophetische und seltsam deutsche Schreckensfantasie, die hier entworfen wird. Der gewissenlose Erfinder Rotwang, dessen böses Genie die menschenverachtende Maschinerie von Metropolis perfektioniert, lebt, scheinbar als einziger dieser hypermodernen Metropole, in einem mittelalterlich anmutenden Haus mit steilem Dach und wirkt mit seinem langen Mantel wie ein moderner Dr. Faustus. Seine rechte Hand ist durch eine Prothese ersetzt, ein Echo der verstümmelten Veteranen. Rotwang ist es, der ein zentrales Thema der Epoche formuliert. Er arbeitet an einem weiblichen Roboter. Er will die Toten zum Leben erwecken. Als er auf seine verlorene Hand angesprochen wird, zeigt er die Roboterfrau und ruft aus: »Lohnt es sich nicht, eine Hand zu verlieren, um den Menschen der Zukunft, den Maschinenmenschen, geschaffen zu haben?« Der Roboter erhält die Gestalt der Predigerin Maria, um so die Massen zu hypnotisieren und zu Gewalt anzustiften. Am Ende des Films wird die falsche Maria von der johlenden Menge auf einem Scheiterhaufen verbrannt und unter der schönen Frauenhaut kommt wieder das metallene Ungeheuer hervor. War der neue Mensch ein Maschinenmensch oder sollte er die Maschine überwinden? Auf diese Frage gab es widersprüchliche Antworten. Die krisengeschüttelten ersten Jahre der Republik, geprägt von wachsender Arbeitslosigkeit und der dauernd nagenden Angst ums Überleben, von Hunger und Hyperinflation, boten einen idealen Boden für apokalyptische Zukunftsvisionen, mit denen die Figur des neuen Menschen verschmelzen konnte. Ab Mitte der 20er Jahre war es eine ganz andere Art von neuen Menschen, die das Klima der Weimarer Republik nachhaltig prägte. Besonders in den Großstädten interpretierte eine junge, nach dem Krieg aufgewachsene Generation den Traum vom neuen Menschen und von einer mechanisierten Welt ganz anders. Wirtschaft und Politik hatten sich so weit stabilisiert, dass es Anlass zur Hoffnung auf bessere Zeiten zu geben schien. Immer mehr Menschen glaubten, sie seien noch einmal davongekommen. Die brutale Konfrontation zwischen den großen Weltanschauungen interessierte viele nur wenig. Löhne begannen sich zu stabilisieren, der Lebensstandard stieg, die goldenen Zwanziger brachen an. Veronica de Lenz ist da, sangen die Comedian Harmonists kurz darauf. Die neuen Menschen, die in den 20er Jahren die Nächte wegtanzten und Berlin zum Mekka des kulturellen Untergrunds machten, waren hedonistisch und desillusioniert. Noch immer war das Stadtbild von Armut geprägt, aber für die, die damit aufgewachsen waren, war das die Norm. Wer ein bisschen Geld hatte, für den bot die Hauptstadt alles, vom Vergnügungspalast Haus Vaterland am Potsdamer Platz mit Kino, Café, Restaurant und Tanzlokal, wo jede Nacht bis zu 8000 Partygeher feierten, bis zu Nachtclubs, Revue-Theatern und Kabaretts, die etwas für jeden Geschmack und jede nur erdenkliche sexuelle Vorliebe boten. Jazz lieferte einen ausgelassenen Soundtrack für diese Abkehr von einer schlechten alten Zeit. Die afroamerikanische Tänzerin Josephine Baker tanzte in ausverkauften Häusern und feierte Skandale, wo immer sie auftrat. Der Hedonismus der goldenen 20er Jahre schuf seinen eigenen neuen Menschen. Lange bevor man von Metrosexuellen sprechen sollte, trugen Frauen Bubikopf und kurze Röcke oder Hosen und tanzten mit schlanken jungen Männern in figurbetonten Anzügen. Schaufenster, Werbeplakate und Modezeitschriften feierten eine androgyne Schönheit, deren stromlinienförmiges Design sich am kühlen, schnörkellosen Schwung von Autos und Ozeandampfern orientierte. Mit der Grenze zwischen den Geschlechtern verschwamm auch die Unterscheidung zwischen Mensch und Maschine. Die atemlose Feierstimmung der Golden Twenties wurde 1929 durch die Weltwirtschaftskrise jedoch brutal abgebrochen. Was gerade noch wie die Morgenröte einer neuen Zeit ausgesehen hatte, leuchtete jetzt wie ein Weltenbrand am Horizont. Mit dem wirtschaftlichen Niedergang verschärfte sich die politische Radikalisierung. Die NSDAP und die Kommunistische Partei verzeichneten einen nie gekannten Zustrom neuer Mitglieder. Unruhen und Straßenschlachten waren wieder an der Tagesordnung. Der englische Dichter Stephen Spender, der kurz zuvor nach Berlin gezogen war, weil er dort als Homosexueller eine anderswo unerhörte Freizügigkeit genoss, schrieb jetzt: Berlin, das war die Wut, die Armut, der Groll, die Käuflichkeit, die Hoffnung und die Verzweiflung, die auf die Straße gesetzt waren. Berlin, das waren die herausfordernden Protzen in den eleganten Lokalen, die Huren in Russenstiefeln an den Straßenecken, die verbissen blickenden, wie unter Wasser getaucht aussehenden Kommunisten mit ihren Kundgebungen und die verwegenen Burschen, die auf dem Wittenbergplatz aus dem Nichts hervorwuchsen und Deutschland der Wache brüllten. Quasi über Nacht war aus der Nachkriegszeit eine Vorkriegszeit geworden. 1932 war Deutschland bei rund 6 Millionen offiziell arbeitslos Gemeldeten angekommen und die Einkommen derer, die noch Arbeit hatten, drastisch gesunken. Das demokratische Experiment der Deutschen schien am Ende. Der Ruf nach dem neuen Menschen wurde von den Nationalsozialisten zur politischen Forderung erhoben. Ihr neuer Mensch aber sollte rassig rein sein, ein pseudowissenschaftlich mythischer Herrenmensch. Die Massenaufmärsche, bei denen sich der oder die Einzelnen nur als ein Glied eines gigantischen Volkskörpers fühlen konnten, boten einen Vorgeschmack auf das Gemeinschaftserlebnis in einer zukünftigen Welt von germanischen Helden. Auch die Sozialisten bedienten das Klischee vom neuen Menschen, allerdings machten sie ihn zum Klassenkämpfer. Auch hier waren Massenaufmärsche wichtig, aber anstatt sich auf eine erfundene Urzeit zu berufen, war der neue Mensch des Sozialismus und besonders des Bolschewismus ein Produkt der Umerziehung, nicht Glied eines riesigen Körpers, sondern Zahnrad in einer Maschine, die Gesellschaft hieß. Einzelteile, die ihre Funktion nicht einwandfrei erfüllten, wurden einfach eliminiert und ersetzt. Menschenwürde, ein Grundrecht auf Leben und Sicherheit, gab es in keiner der großen Ideologien, die schon bald die politische Landschaft beherrschten, gestützt auf Schlägertrupps und bewaffnete Milizen, die einander immer öfter erbitterte Straßenschlachten lieferten. Angesichts der unversöhnlichen Feindschaft dieser beiden sozialen Visionen ist es besonders ironisch, dass die künstlerischen Umsetzungen des Traums vom neuen Menschen in der Propaganda von Faschismus und Bolschewismus, von einigen Symbolen abgesehen, fast identisch sind. Die breitschultrigen, starr in eine bessere Zukunft blickenden Recken auf den Wahlplakaten der KPD und der NSDAP waren, wie auch später die Skulpturen der Propagandakunst, praktisch austauschbar. Der große Traum der Weimarer Republik, die radikale Erneuerung, der neue Mensch, waren tief im körperlichen und emotionalen Trauma des Krieges verwurzelt und entwickelte sich zum Albtraum rivalisierender Totalitarismen. Als Adolf Hitler 1935 verkündete, die deutsche Jugend solle flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl sein, trafen seine Worte vielerorts auf begeisterte Zustimmung. Der neue Mensch war halb Maschine, Kruppstahl und halb Tier. Und er sollte vor allem eines sein: rücksichtslos hart. Wenig mehr als ein Jahrzehnt nach ihrer Gründung war die Weimarer Republik politisch gelähmt, wirtschaftlich ruiniert, von sozialen Problemen überfordert, moralisch zerrüttet. Der Mensch der Zukunft, der endlich die Kraft haben sollte, die hoffnungslose Gegenwart zu überwinden, trug jetzt Uniform. Ein großer Bogen spannt sich von den geschundenen und verkrüppelten Körpern der Weltkriegsveteranen zu den maschinengleichen, muskelstrotzenden Zwillingsbrüdern zweier verfeindeter Ideologien. Die Erfahrung des Weltkriegs hatte gezeigt, wie sehr Menschen den von ihnen gebauten Maschinen unterlegen waren. Der neue Mensch sollte eine Antwort darauf sein, wenn sich auch niemand darauf einigen konnte, wer ihn verkörperte. Die marmornen Muskelriesen des Bildhauers Anno Breker, die selbstbewussten jungen Hedonisten in München und Berlin, die nackten Licht- und Luftfanatiker, der ideale Proletarier, ein sozialistischer Maschinenmensch oder sogar Superman, der amerikanische Beitrag zu dieser Debatte, der 1938 auf den Markt kam. Solche Fantasien konnten aber keine Lösung anbieten für die überwältigenden Probleme der Zwischenkriegszeit. So führten die Träume vom neuen Menschen in die Konzentrationslager, Euthanasiekliniken und Gulags, die Entsorgungsstellen für minderwertiges Material, für jede Verunreinigung der gnadenlosen Utopie. Ein Traum wurde zum Albtraum, der die Weimarer Republik mit sich riss. Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Mensch und Maschine und nach dem neuen Menschen ist aber aktueller denn je. Wieder entsteht ein neuer Mensch unter unseren Augen, als technologische Realität aus Software, dem Internet der Dinge, den eingepflanzten künstlichen Organen, Mikrochips, Hirnstrommessungen und mitdenkenden Prothesen. Die eigentliche Frage ist, ob wir intelligentere Lösungen auf diese alten Herausforderungen finden als vor 80 Jahren. Träume und Albträume, ein Essay von Philipp Blom, veröffentlicht im Spiegel Geschichte, Nummer 5 von 2014. Meine Damen und Herren, es ist ein sehr trauriger Samstag heute. Die Welt ist erwacht und nichts ist mehr, wie es vorher war. Hier im Zentrum von Barcelona, leichte, kleine Herbsttemperaturen, aber so harmlos, dass man von einem Herbst gar nicht richtig sprechen kann. Es gibt ja nur noch zwei Jahreszeiten, den Sommer und den Herbstling oder den Frühst. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Guten Morgen. Das ist so, diese zusammengezogenen neuen Wörter wie zum Beispiel Smombi. Hast du das schon mal gehört? Ja, ich habe es gestern auf der Deutschen Welle gehört. Das Wort, das Jugendwort des Jahres, ja, ist eine Mischung aus Smartphone und Zombie, ne? Smombi. Genau, die jungen Leute, die nur immer auf ihre Smartphones starren, 22 Stunden am Tag. Ja. Ich habe meine Schüler gefragt, bist du ein Smombi? Und die mussten alle antworten. Die meisten sagten nein, aber ein Mädchen hat so gelacht, die bekam einen Lachanfall im Unterricht und hat sich wirklich kaputt gelacht. Und dann hat sie gesagt, manchmal ein bisschen. Smombies sind die jungen Leute, aber auch nicht mehr so junge Leute, die auf einen kleinen Apparat starren und über die Straße gehen und nicht links und rechts gucken. Ich habe gehört, in manchen Städten gibt es schon extra Gehspuren für Smombies. Das heißt für Leute, die beim Gehen auf den Bildschirm gucken und dann wahrscheinlich manchmal gegen Bäume oder Autos oder Fahrräder rennen. Und in dem Moment, wo du dann den Gehweg verlässt als Mombi, dann hast du sofort eine Warnung auf dem Smartphone. Gefahr, Gefahr, bleib hier auf dem richtigen Weg. Gut, bringen wir einmal die traurige Meldung und dann kommentieren wir. Moment, ich habe hier das Video, das offizielle Video, das heute Morgen auf der Tagesschau ist. Dann habe ich ein anderes vom Spiegel, die sind ganz kurz, die dauern jeweils nur eine Minute. Hören wir da rein und dann sprechen wir einmal über dieses schreckliche Attentat. Frankreich ist im Ausnahmezustand. Inzwischen wurde das Theater, in dem viele Geiseln genommen wurden, gestürmt. Ermittler berichten von zahlreichen Toten. Einige Medien berichten sogar von bis zu 100 Getöteten. Auch zwei Terroristen sollen bei der Stürmung ums Leben gekommen sein. Präsident Hollande hat inzwischen den Ausnahmezustand ausgerufen. Er sagt, ich habe das Militär um Verstärkung gebeten. Es kann zu Beschlagnahmungen kommen. Der Ausnahmezustand wird auf ganz Frankreich ausgedehnt. Grenzen werden geschlossen. Ich denke an die Opfer. Frankreich muss stark sein. Die Terroristen wollen uns Angst machen. Doch wir werden in dieser Stunde zusammenstehen. Die erste Explosion gab es in der 16. Spielminute beim Spiel Frankreich gegen Deutschland. Die Zuschauer erschreckt ein lauter Knall. Es ist eine Explosion in der Nähe des Stadions. Angeblich soll es auch Schießereien rund um das Stadion gegeben haben. Zuschauer rennen nach Spielende panikartig in den Innenraum zurück. Sicherheitsexperten geben die Anweisung, das Stadion nicht zu verlassen. Einige Zuschauer geraten in Panik, viele laufen orientierungslos durcheinander. Später rennen die Menschen aus den Ausgängen, nichts wie weg von hier. US-Präsident Obama zeigt sich in einer ersten Reaktion erschüttert. Das ist eine Attacke auf unsere französischen Freunde. Aber es ist auch eine Attacke auf die Menschlichkeit und die Werte, die wir teilen. Wir sind bereit, um alles zu tun, um unsere Freunde zu unterstützen, was immer sie brauchen. Ein französischer Radiosender berichtet, dass Terroristen immer noch auf der Flucht sein sollen. Die Lage ist nach wie vor schwer überschaubar. Ja, so sieht's aus. Das war das Morgenvideo heute Morgen hier auf der ARD. Tagesschau in 100 Sekunden. Ist das der 11. September für Europa? Ja, sieht fast so aus. Aber gut, wenn das die Tagesschau von heute Morgen ist, dann sind die morgen die Frühredakteure ein bisschen spät aufgestanden, weil inzwischen redet man, also ich habe das sogar gestern Abend vorm Schlafengehen noch gesehen, die Zahl der Toten bis zu 150. Und also Attentate nicht eins oder zwei oder drei, sondern sieben oder acht über ganz Paris verteilt, die gleichzeitig stattgefunden haben. Ne? Und dann noch 80 Schwerverletzte und noch mehr Leichtverletzte. Und von den 80 Schwerverletzten kann es gut sein, dass da noch einige sterben. Ne? Offensichtlich haben die Killerkommandos wahllos auch in die Menge geballert aus automatischen Waffen. Natürlich da, wo es für sie selber ungefährlich war, nämlich auf harmlose Passanten und Zivilisten. In einem Rockkonzert gab es das größte Massaker in dieser Konzerthalle. Ja, so eine Art Festsaal und 100 Leute waren dann immer noch dort eingeschlossen. Dann hieß es zuerst Geiselnahme, aber so wie es aussieht, sind die inzwischen alle tot. Ja. Und zu dem Thema ist es der 11. September für Europa. Sieht fast so aus. Ne? Also wenn heute ein trauriger Samstag ist, dann halt gestern, weil gestern authentischer Freitag der 13. war. Ne? Und also so eine brutale Geschichte, also hat ja in kleinerem Umfang das schon öfter gegeben, besonders in Frankreich, auch hier in Mitteleuropa. Und also wie reagierst du da? Da bist du erstmal sprachlos, hilflos, ne? Und dann beginnst du nachzudenken, ja, Gewalt, brutale Gewalt. Oder dann denkst du noch weiter und sagst, das hat es doch aber in der Geschichte immer gegeben, ne? Also zum Beispiel Bombenattentate, Pistolenattentate und so. Abraham Lincoln zum Beispiel oder 1940 Prinz Ferdinand, wo dann der Erste Weltkrieg losging, oder Attentatsversuche auf Franco oder Hitler und viele andere. Aber immerhin, das waren eben damals Attentate, gegen eine konkrete Person, irgendein Diktator oder irgendein Präsident oder auch mal andere Repräsentanten vom System, Politiker oder Militärs und so. Aber was eben wirklich schockiert, ist das wirklich eine andere, eine neue Qualität, die nichts mehr zu tun hat mit den Attentaten von früher. Ne? Jetzt geht's drum, die größtmögliche Zahl von normalen Leuten, die auf der Straße laufen, die zufällig herumstehen, so viel wie möglich von denen zu töten. Und also das, jetzt ist der Name Terrorismus tatsächlich angebracht. Ja, diese Art von Terrorismus hat in unseren Augen etwas Blindes. Es kann jeden treffen, der über die Straße geht. Es ist kein gezieltes Attentat gegen Unterdrücker oder kein Tyrannenmord oder gegen staatliche Institutionen, sondern es ist ein Attentat gegen die Zivilisten aus unseren Ländern. Steinmeier ist in Paris gewesen und hat gleich, nein, in Wien, Entschuldigung, und hat sich gleich zu den Anschlägen geäußert. Hören wir mal, was von offizieller Seite kommt, und dann versuchen wir uns einmal ein Panorama vorzustellen, wie nun von Staatsseite aus dieses Attentat leider auch genutzt wird, um die Gesellschaft weiter zu kontrollieren und zu militarisieren. Was wir heute Nacht und noch heute Morgen an Nachrichten und Bildern aus Paris bekommen, die Dimension des Grauens, was sich in all dem verkörpert, übersteigt die Vorstellungskraft eines jeden. Auch die der hier Anwesenden, die wir heute zur Zukunft Syriens zusammengekommen sind. Das, was als Fußballfest, als ein Spiel der Nationalmannschaften Deutschland-Frankreich begann, endete in einem Inferno des Terrors gestern Abend. Und das ist eine Stunde, in der wir gegenwärtig nur sagen kann, in dieser Stunde des Leids, der Verzweiflung in Frankreich, stehen wir fest an der Seite unserer französischen Freunde. Und im Augenblick ist unser Mitgefühl die Anteilnahme bei den Opfern, den Angehörigen der Opfer. Ja, das war Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Außenminister. Anteilnahme und die üblichen Kondolenzerklärungen natürlich. Die üblichen Floskeln. Aber gut, das wollen wir ihm nicht vorwerfen. Er kann ja da nichts anderes sagen, wenn er über die Angehörigen der Opfer spricht. Also er war in Wien, dort wollten sie nach seinen eigenen Worten über die Zukunft Syriens sprechen. Und hier schließt sich natürlich der Kreis. Also die Urheberschaft dieser Attentate jetzt in Paris ist jetzt schon klar. Sagen wir mal vorsichtshalber, arabische Terroristen. Welche Organisation genau dahinter steckt, weiß man bis jetzt nicht. Entweder ISIS oder der Islamische Staat oder Al-Qaida. Eigentlich denke ich erstmal, das müsste Al-Qaida sein und nicht ISIS, weil Al-Qaida, die Strategie ist schon seit einigen Jahren weltweit zuzuschlagen und ISIS ist im Prinzip immer noch eher beschränkt auf Arabien oder den Mittleren Osten. Und, aber gut, das weiß da am Ende nie. Jedenfalls von den Attentätern, ich habe heute Morgen noch mal reingeguckt ins Internet, sagen sie, 8 davon sind tot und glaube ich 7 haben sich dann selber in die Luft gesprengt. Aber einige sind offenbar auch entkommen. Ja? Und hier ist das Problem jetzt. Das war beim letzten Mal auch schon so, bei Charlie Hebdo, wo dann ein oder zwei Tage später, oder glaube ich am gleichen Tag sogar noch, dann noch andere Attentate verübt wurden. Und das kann man natürlich nicht ausschließen. Jetzt muss man was tun. Ja? Der Staat, also wie du gerade gesagt hast, Ausnahmezustand, ne? Und die Universitäten und die Schulen werden geschlossen, die Grenzen werden geschlossen. Und was machst du jetzt als Otto-Normalverbraucher? Irgendwie kannst du ja auch nicht dagegen sein. Ne? Das ist ja schon korrekt, versuchen die zu fassen. Aber wie das halt jeder Staat macht dann, also durch immer mehr Kontrolle, durch immer mehr Polizei- und Militäreinsatz im eigenen Land auch. Und ja, klar, die Ausrede oder auch der Grund ist eben, dass man jetzt versucht, gegen diese Terroristen loszugehen. Aber auf der anderen Seite sind wir eben alle davon betroffen. Wirklich alle. Ja? Die Kontrolle, mehr Überwachung, werden wir natürlich, werden alle mehr überwacht und kontrolliert. Und das ist die andere Seite der Medaille. Nun ist die Kontrolle ja schon fast total und totalitär. Die Frage wäre nun, was wollen Sie denn noch machen? Sie lesen unsere E-Mails, Sie hören unseren Telefonverkehr ab, Sie sind in unseren Computern. Das Darknet ist ein beliebtes Mittel, um von jedem Punkt der Erde aus in jeden Computer der Welt zu kommen. Sie kontrollieren und wissen natürlich alles. Die Frage ist nur, wozu nutzt so ein Attentat? Wem nützt so etwas? Cui bono? Dieses Attentat nützt natürlich erstmal rechts. Das ist eine alte, bekannte Weisheit, die man nicht oft genug wiederholen kann. Solche Attentate, blinde Attentate gegen Zivilisten, nützen einfach nur einem autoritären Staat, der immer mehr Befugnisse haben will und diese immer mehr legitimiert haben will, in immer stärkerem Maße. Dann wird es neue Antiterrorgesetzpakete geben, die werden durchs Parlament kommen, ohne Widerspruch, wenn man dagegen ist. Dann wird man als zu naiv und zu gutgläubig behandelt. Außerdem in dem Klima, das im Moment in Europa herrscht, mit der gewaltigen Flüchtlingsmasse, die immer noch in die Länder strömt, vor den Türen Europa sammeln sich immer noch Millionen von Menschen an, ist das vielleicht auch für die Rechten eine willkommene Gelegenheit, um die Flüchtlinge zu diskreditieren und zu sagen, bitte, wir holen uns ja den bösen Islamismus ins Haus, macht endlich Schluss, macht die Grenzen dicht. Die Grenzen werden jetzt dicht gemacht. Ich glaube, vorgestern hat Schweden die Grenzen zugemacht. Dann muss natürlich Dänemark folgen. Es werden Zäune gebaut zwischen Serbien und Rumänien, glaube ich, und hin und her. Es wird im Moment eine Art Politik betrieben, die heißt einfach nur alles zurückdrehen, was bis jetzt freier Verkehr von Menschen war. Und das ist eine besorgniserregende Entwicklung für jeden Terrorismus hin oder her. Die anderen Mauern natürlich, Ungarn hat damit angefangen gegen Serbien, dann jetzt neuerdings Slowenien, Österreich macht zu und Deutschland wird dann übermorgen das Gleiche machen. Ja. Das ist eine Konsequenz davon, die man eher oder auf jeden Fall den einzelnen Regierungen zuschreiben muss. Also Europa ist gestorben. Das Projekt Europa siecht dahin, ja, und lange wird es nicht mehr dauern, bis sich das aufgehört hat. Ne? Also das Wichtigste, zum Beispiel freie Zirkulation der Menschen, der Europäer und so, das ist schon weg. Was im Moment noch übrig bleibt, ist der Euro. Und die andere Seite der gleichen Schuld ist natürlich, warum kommen diese Flüchtlinge alle, ja, Krieg natürlich, zuerst im Irak, dann in Syrien. Und wer kämpft da? Natürlich Terroristen gegen Diktatoren oder und dann, was heißt das jetzt? Natürlich müssen wir die Ursachen vom Krieg abschaffen, den Frieden schaffen dort in der Region. Dann kommen keine oder weniger Flüchtlinge. Aber wie macht man das? Eben genau zum Beispiel gegen ISIS, gegen diesen islamischen Staat, zu kämpfen und die zu bombardieren. Aber wie? Bombardieren reicht ja nicht, das ist klar. Da müssen Bodentruppen her. Und jetzt, wer sich da hinstellt und wirklich kämpft gegen die ISIS, das sind zum Beispiel die Kurden da, ja. Also die brauchen jetzt natürlich Waffen, dann muss man denen Waffen verkaufen. Und auf der anderen Seite, der Islamische Staat, woher kriegt der seine Waffen? Hauptsächlich aus Saudi-Arabien und aus Katar. Diese wiederum von westlichen, besonders von Deutschland auch, Waffen bekommen. Also auf beiden Seiten wird mitverdient, auf beiden Seiten sind die Regierungen dafür verantwortlich. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM.

die weigert sich konstant, diesen Mann ins Amt zu wählen. Diesen Mann natürlich als Symbol für eine Clique von rechten katalanistischen Politikern, die über Jahrzehnte die Staatskassen hier geplündert haben, mit einer Art Erpressersystem, mit einer Art legalisierter oder halblegaler Mafia-Abkassiererei 3% von allen Bauaufträgen sich geschnappt haben und die unter sich und den ihren verteilt haben. Der Clan Pujol steht mittlerweile unter Anklage. Die Staatsanwaltschaft ermittelt schon jetzt seit über einem Jahr gegen den Pujol-Clan. Das ist ein kleiner Landesfürst, der Ex-Landesfürst von Katalonien. Der hat, glaube ich, 5 oder 6 Kinder. Und die haben alle ordentlich die Finger in die Staatskassen gesteckt, haben alle die Millionen auf den Konten. Dieser Mann galt jahrelang als die Lichtgestalt des Katalanismus, des gemäßigten Independentismo-Katalanismus. Er wurde von den Seinen, wie gesagt, als Lichtfigur gefeiert. Und nun geht alles den Bach runter. Wie sieht die Situation aus? Was wird kommen, Werner? Ja, nur zu diesem letzten Namen noch, den du gerade erwähnt hast. Pujol, die Präsidentenfamilie, diese Korrupte, die seit Anfang der 80er Jahre hier herrscht. Ich fahre öfter da vor der Residenz vorbei, wo die wohnen, der Ex-Präsident Pujol und seine Frau, da oben an der General Mitre, und da stehen dauernd irgendwelche Journalisten davor und Fernsehkameras von morgens bis abends. Warum? Weil offenbar der älteste Sohn im Moment auch dort wohnt und dass man eigentlich damit rechnen muss, dass der sofort verhaftet wird, wenn er da rauskommt aus dem Haus. Ja. Gut, aber das nur so als kleine Anekdote. Jedenfalls sein Nachfolger Artur Mas ist also tatsächlich immer noch nicht Präsident der Generalitat. Wann waren die Wahlen? Am 27. September oder so, ne? Ja, wenn ich hier der Esse. Jetzt sind 6, 7 Wochen vergangen und wir leben immer noch in dieser regierungslosen, in dieser schrecklichen Zeit. Wir haben keinen Präsidenten, mein Gott, was soll aus uns werden? Aber also vorgestern, wie gesagt, der zweite Versuch auch abgelehnt. Die KUP, diese kleine Partei, ist nicht umgefallen, mindestens bis jetzt noch nicht. Und was dem Mas jetzt aber von seinen eigenen Leuten vorgeworfen wird, dass er sich praktisch vor dieser kleinen linken Partei auf die Knie schmeißt und drum bettelt, doch, bitte mindestens 2 Stimmen von den 10 oder 11, die sie haben, für ihn zu geben, damit er endlich Präsident wird. Jetzt, diese Sache hat nicht stattgefunden. Ich glaube, jetzt ist es so, der nächste Termin, jetzt gibt es ein paar Monate, wo er sich so durchwursteln kann, oder diese gemeinsame Liste sich durchwursteln kann, und wenn sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht Anfang Januar oder so, im dritten Versuch das auch nicht schaffen, dann wird es Neuwahlen geben im Monat März. Und was hat er Ihnen nicht alles angeboten? Er hat sich ja wirklich praktisch über seine eigenen Prinzipien, kann man das nicht nennen, über seine eigene Raffgier hinweggesetzt. Er hat ihnen angeboten, ein Sozialgehalt zu zahlen. Das muss man sich mal überlegen, dass ein rechter Politiker, der bisher nur Privatisierungen und Kürzungen propagiert und praktiziert hat, einer linken Partei anbietet, ein Sueldo Social, ein Sozialgehalt einzuführen. Dann hat er ihnen sogar noch versprochen, wählt mich nur erstmal für ein Jahr, dann könnt ihr ein Misstrauensvotum stellen. Und dann könnt ihr mich ja wieder weghaben, wenn ich bis dahin mich nicht gut verhalten habe und solche Sachen. In Madrid ist dieser Mann ein Apestado, das heißt, der Mann ist eine politische Leiche. Er wird eigentlich verachtet. Ich habe die Kommentare gelesen in El País und in der spanischsprachigen Presse, und die verachten diesen Mann mittlerweile zutiefst. Aber wir könnten uns fragen, wer sind die, um jemanden zu verachten? Die rechten Kreise in Madrid. Aber Spanien ist natürlich nicht nur rechts. Das ist eben das große Problem, was hier herrscht in Katalonien, dass viele Katalanisten denken, Spanien ist Frankismus, Spanien ist rechts, Spanien will uns nicht leben lassen. Mit dieser Ideologie sind leider viele Jugendliche und Leute aufgewachsen und identifizieren alles Spanische eben als rechts und reaktionär und frankistisch, während sie gleichzeitig alles, was katalanisch ist, als progressiv und modern und als ihres identifizieren. Und dieser Weg führt natürlich in die Abschottung, führt natürlich zur Konfrontation. Und der Schauspieler Antonio Banderas hat das sehr gut ausgedrückt in einem Interview, das er diese Woche einer Zeitung gegeben hat. Der hat gesagt, was ihn am meisten eigentlich stört und wehtut an der ganzen Sache, ist diese Ablehnung, die einem von wirklich Independentista Katalan entgegenschlägt, einfach nur, weil man Spanisch ist, einfach nur, weil man etwas Spanisches in ihren Augen repräsentiert. Dabei denken die nicht, dass wir genauso gegen die rechten und faschistischen Regierungen sind, die Spanien bisher hatte, und gegen den Neofrankismus und den Frankismus. So sieht's aus im Moment hier in Katalonien. Wie wird's weitergehen? Du hast den Weg gezeichnet. Es gibt natürlich noch eine andere Dimension. Es ist noch die strafrechtliche Dimension jetzt zu betrachten. Das Verfassungsgericht hat nun den Beschluss des katalanischen Regionalparlaments, eben sich von Spanien zu lösen und eigene Gesetze zu verabschieden, die das spanische Recht brechen sollen und die spanischen Gesetze nicht mehr zu beachten. Diese Resolution, die das spanische Parlament gemacht hat, hat der Verfassungsgerichtshof nun einkassiert. Es wird unter Strafe gestellt, auf diesem Weg weiterzugehen. Und 21 Mitgliedern des katalanischen Parlaments, unter anderem der Parlamentspräsidentin, der Senyora Forcadell, dem MAS natürlich auch und vielen anderen, ist nun ein Schreiben persönlich an ihre Person gerichtet zugegangen auf Unterlassung dieser Resolution. Wenn nicht, wird der Staat handeln müssen. Wie er handeln wird, kann man sich vorstellen, es wird eine Verhaftung geben im Notfall und die werden unter Anklage und unter Gericht gestellt. Die Frage ist nur, in welches Gefängnis werden die geflogen? Auf die Kanarischen Inseln oder nach Zaragoza oder in die Real Bardenas, in die Wüste, zu einem Truppenübungsplatz? Was wird geschehen? Wie werden die Leute dann hier reagieren, falls so etwas passieren wird? Dann wird die Kampagne gehen, der Free Mass sein sollte, ja, Free Arthur, und dann beginnt die Kampagne zu fordern, dass die katalanischen Gefangenen zum Beispiel aus Canarias zurückverlegt werden in katalanische Gefängnisse, damit die Familienangehörigen sie besuchen können, damit die Reintegration, die Wiedereingliederung in die Gesellschaft dann erleichtert wird. Aber gut, diese Resolution da, die haben sie also am Montag im Parlament verabschiedet, und jetzt die Zentralregierung legt es dem Verfassungsgericht vor, die haben das dann sofort blockiert, diese Resolution, und bei dieser Resolution vom katalanischen Parlament, da wird dann also verkündet, der Beginn des Prozesses zur Schaffung eines unabhängigen katalanischen Staates in Form einer Republik. Also das wollen sie haben. Und um dahin zu kommen, müssen sie jetzt natürlich einzelne konkrete Schritte tun. Entweder was tun, was das spanische Gesetz verbietet, oder auch umgekehrt nicht tun, was spanische Gesetze verlangen. Und das wäre dann der Fall, wo theoretisch die Möglichkeit besteht, zum Beispiel also Abgeordnete vom Parlament ins Gefängnis zu stecken, sagen wir mal. Ne? Gut, und dann die Rolle dieser linken KUP ist ja wirklich schizophren. Ja? Die haben sehr, sehr viele vernünftige Forderungen, ne? Und verlangen jetzt in diesen Verhandlungen mit der Convergencia-Partei von Artur Mas dann Sachen wie zum Beispiel Maßnahmen, es muss sichergestellt werden, dass alle Menschen Zugang zu einer würdigen Wohnung bekommen, Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung. Selbstentscheidung der Frauen, eine Schwangerschaft abzubrechen oder nicht. Dann wollen sie direkten Kontakt zum Flüchtlingshilfswerk von UN aufnehmen. Und was ist das Ziel dieses Kontaktes? Es soll vereinbart werden, die Aufnahme einer größtmöglichen Zahl von Schutzsuchenden, also von Flüchtlingen. Das sind ja alles vernünftige und gute Sachen, die man nur unterschreiben kann. Die Schizophrenie besteht nur darin, dass die, um das zu erreichen, sich dann zusammentun mit solchen korrupten und neoliberalen Arschlöchern wie von der Convergencia. Das ist die Schizophrenie. Weil sie, wie Sie wissen und denken, einen gemeinsamen Nenner haben. Der kleinste gemeinsame Nenner wäre eben die Unabhängigkeit von Spanien. Die soll auf Teufel komm raus dann ausgerufen werden und verfolgt werden, was die Katalanisten hier den Prozess nennen. Ein großer Anteil der katalanischen Bevölkerung ist für diesen Prozess. Und Leute, die ich kenne, die sehr progressiv sind, die sagen trotzdem, ja, aber der Artur Mas, der tut was. Obwohl sie den politisch ablehnen und obwohl sie den nicht leiden können und obwohl sie in ihrem tiefsten Inneren wissen, instinktiv, das ist eigentlich mein sozialer Feind, dieser Typ, der wird irgendwann mir die Subventionen wegnehmen, der wird mir irgendwann die Miete erhöhen. Diese Leute aus den neoliberalen Kreisen werden uns irgendwann das Leben zur Hölle machen, so oder so, durch Abkassieren oder durch irgendwelche neuen Gesetze. Trotzdem finden sie den auf irgendeine Art gut. Und das ist besorgniserregend, weil eben so eine Ideologie vielleicht dann auch blind macht. Aber ich denke trotzdem, die Katalanen, die Katalanisten, die wirklich ehrlich und freundlich und friedlich für ihre Belange protestieren seit so vielen Jahren, die hätten doch etwas Besseres verdient, in meinen Augen. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Eres lo que escuchas. Gut, es ist 11 Uhr durch. Beginnen wir mit dem Katastrophenblock. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda. El 91.4, freqüència modulada. Samstag, 14. November 2015. Sie hören Niemandsland bei Contrabanda 91.4 FM. Hier die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom Tage. Beginnen möchte ich mit der Tagesschau in 100 Sekunden. Schüttert Paris. Dabei wurden mindestens 120 Menschen getötet. 8 Attentäter starben. Präsident Hollande verhängte den Ausnahmezustand. Nahezu zeitgleich hatten bewaffnete Bars und Restaurants im Zentrum angegriffen. Zudem gab es mehrere Explosionen. Die meisten Menschen starben in einer Konzerthalle. Dort hatten die Angreifer wahllos in die Menge gefeuert und Geiseln genommen. Weltweites Entsetzen über die Anschläge. US-Präsident Obama sprach in einer ersten Reaktion von einem unglaublichen Versuch, unschuldige Zivilisten zu terrorisieren. Der britische Premier Cameron zeigte sich geschockt über die Gewaltakte und sicherte Frankreich Hilfe zu. Russlands Präsident Putin verurteilte die Anschläge als unmenschliches Massaker. Reaktionen der Bundeskanzlerin. Angela Merkel zeigte sich erschüttert von den Ereignissen in Paris. Ihre Gedanken seien bei den Opfern der offensichtlich terroristischen Angriffe, so die CDU-Vorsitzende. Die Bundesregierung stehe in Kontakt mit der Pariser Regierung und habe ihr die Anteilnahme und Solidarität der Menschen in Deutschland übermittelt. Reaktionen in sozialen Netzwerken. Noch vor den ersten Agenturmeldungen verbreiteten sich über den Kurznachrichtendienst Twitter Gerüchte über Explosionen in Paris. Unter dem Hashtag Nous sommes unis äußerten die User ihr Mitgefühl mit den Angehörigen der vielen Opfer. Die Pariser boten angereisten Fußballfans aus Deutschland unter dem Hashtag Porte ouverte, offene Tür, eine Unterkunft an. Weltweite Solidaritätsbekundungen. Wie hier in San Francisco wurden in mehreren Metropolen die Wahrzeichen in den Farben der französischen Flagge angestrahlt. In New York und Toronto leuchteten große Gebäude in Blau, Weiß und Rot. Das Wetter. Tagsüber teils Sonne, teils Wolken, gebietsweise Regen oder Schauer, an der See auch Gewitter. 6 bis 13 Grad. Natürlich kommen heute alle großen Tageszeitungen im Internet und auch an den Kiosken mit dieser Meldung zu den Lesern. Paris verhängt also den Ausnahmezustand, wir haben es gehört. Eine Serie von Anschlägen in der Hauptstadt erschüttern Frankreich und nicht nur Frankreich. Zahlreiche Menschen sind also ums Leben gekommen oder verletzt worden. Weit über 100 Opfer, die Zahlen werden sich vielleicht noch verschieben. 150 war die letzte Zahl, die wir gehört haben, werden befürchtet. An mindestens 7 Orten fanden also die Angriffe auf Zivilisten statt. Eine Geiselnahme dutzender Zuschauer im 10. Arrondissement in der Konzerthalle Bataclan endete mit der Erstürmung durch die Polizei. Wir erinnern uns, vor 12 Jahren in Beslan, das war im Süden von Russland, gab es auch einen Terrorüberfall auf eine Schule, wo am Ende Hunderte von Kindern ermordet wurden von den Terroristen oder im Kugelhagel zwischen Terroristen und Polizei umkamen. Das erinnert an diese schrecklichen Bilder von damals, die nicht weichen wollen in den Köpfen der Menschen. Während dort also in Paris das Länderspiel der Nationalmannschaften Frankreichs und Deutschlands ausgetragen wurde, kam es am Stadion Stade de France zu mehreren Explosionen. Wir haben eingangs auch die Bilder gesehen im Stadion. Während des Spiels hörte man die Explosionen, die erschütterten praktisch das Stadion. Dann kamen die ersten Gerüchte auf und dann war es klar und dann war das Spiel gelaufen. Das passierte ja schon während der ersten Halbzeit. Und dann hatten die Spieler wohl alles andere im Kopf, als Fußball zu spielen. Die Behörden haben trotzdem das Spiel weiterlaufen lassen, um jetzt eben die Evakuierung des Stadions zu vermeiden. Man wusste schon, dass es Massaker gab vor und rund um das Stadion und trotzdem lief das Spiel weiter. Eigentlich eine gespenstische Atmosphäre. Ja, also wie gesagt, die Offiziellen haben natürlich auch gleich ihre Maßnahmen ergriffen. Frankreichs Präsident Hollande hat den Ausnahmezustand über das ganze Land verhängt und die Grenzen schließen lassen. In Paris wurden mehrere Metrolinien stillgelegt, Schulen, Universitäten vorerst geschlossen. Die Regierung richtete sofort den berühmten Krisenstab ein. Über Täter und Hintergründe der Anschlagsserie ist bislang noch nichts verlautet worden. Wir vermuten natürlich, es handelt sich um Dschihadisten. Nur offiziell ist das noch nicht gesagt worden. Oder hast du schon etwas Offizielles gehört? Na, angeblich immer. Einige Zeugen haben wohl ausgesagt, dass in diesem Festsaal, wo dann also bis zu 100 Leute erschossen wurden, hätten einer oder zwei von den Terroristen ausgerufen. Das ist für Syrien. Allahu Akbar. Gut, es ist also zu vermuten, dass es darum geht. Der letzte schwere Anschlag in Frankreich richtete sich gegen das Pariser Redaktionsbüro der dem linken Spektrum zugeordneten antiklerikalen Satirezeitschrift Charlie Hebdo, bei dem am 7. Januar diesen Jahres, 2015, 12 Menschen ermordet worden waren. Frankreich ist an mehreren militärischen Interventionen des Westens in Afrika und der islamischen Welt, darunter Mali und Irak, beteiligt. Wir werden natürlich versuchen, in den kommenden Wochen auch hier im Niemandsland ein paar Hintergründe zu bringen und vielleicht ein paar Zusammenhänge, die wir sehen bzw. die wir glauben zu erkennen, zu beleuchten. Der Spiegel kommt diese Woche an die Kioske, der Papierspiegel mit dem Konterfei von Herrn Guido Westerwelle, Ex-Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, FDP, Koalitionspartner, und dieser Mann leidet an einer schweren Leukämie und er sagt ganz klar, ich will weiterleben. Und da gibt es ein langes Spiegelgespräch mit Guido Westerwelle über den Kampf gegen seine Leukämie. In diesem Interview äußert sich Westerwelle zu Fragen der Zeit und zu seiner früheren Tätigkeit als Mitglied der Bundesregierung. Ein Kommentar zum Thema Volkswagen im Spiegel. Volkswagen ist zu groß, das Unternehmen ist nicht zu führen und nicht zu kontrollieren. Diktatur und Größenwahn treten meist als Paar auf und sie führen mit großer Sicherheit in die Katastrophe. Das ist auch bei Volkswagen so, schreibt Dietmar Havranek im Spiegel in seinem Leitartikel. Der Autohersteller aus Wolfsburg wollte die Nummer 1 seiner Branche werden, der Größte, der Beste, der Erfolgreichste. VW als Markenzeichen für Made in Germany, als Symbol für die Überlegenheit deutscher Technik. Weltweit natürlich. In den USA sollten Dieselmodelle das Wachstum bringen. Die Motoren erreichten die strengen Abgaswerte nicht, aber die Techniker trauten sich nicht, ihrem Chef das einzugestehen. Sie bauten eine Betrugssoftware ein, mit deren Hilfe Abgase nur ausreichend gereinigt wurden, wenn das Auto auf dem Prüfstand steht. In Europa sollten Modelle mit geringem CO2-Ausstoß, die Blue Motion genannt wurden, den Absatz in die Höhe treiben. Sie schafften den angestrebten Verbrauch nicht. Und auch hier lag es für die Entwickler näher, die eigenen Kunden mit falschen Angaben zu betrügen, als dem Konzernchef zu sagen, dass das vorgegebene Ziel nicht zu erreichen war. Ein solches Verhalten ist mit der Angst vor dem Diktator allein nicht zu erklären, schreibt der Spiegel weiter. Hinzu kommt beim Volkswagen-Konzern offenbar eine Kultur des Betrugs, so wie es bei Siemens eine Kultur der Korruption gab. Erinnern wir uns an die Bordellbesuche für die Betriebsratsmitglieder auf VW-Kosten. Möglich wurde der große Abgasbetrug bei VW nur, so fährt der Leitartikel fort, weil dieser Konzern nicht zu führen und nicht zu kontrollieren ist. Deshalb gibt es nur einen Weg. VW sollte zerschlagen werden. Man kann dies schöpferisches Zerstören nennen, frei nach dem Ökonom Josef Schumpeter. Das klingt weniger hart. Und zu einem Neuanfang gehört eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Betrügereien. Und dazu zählt neues Personal. Der alte Finanzvorstand kann nicht der neue Aufsichtsratschef sein. Also, klare Worte aus dem Spiegel von dieser Woche. Auch immer sehr lohnenswert, der Leitartikel bzw. der Kommentar von Jakob Augstein, im Zweifel links genannt. Der schreibt über Weimar 2015. Wie sähe unser Weimar 2015 aus? Muslime ante portas, das Abendland ist in Gefahr. Von da ist es nur ein kleiner Schritt bis zum Recht auf Notwehr. Eine Stimmung des nationalen Notstands breitet sich aus. Das ist gefährlich, denn die öffentliche Ordnung beruht auf der Fiktion, dass der Staat sie garantieren kann. Aber wenn die Ordnung an zu vielen Orten gleichzeitig gebrochen wird, ist der Staat dann machtlos und die Ordnung dahin? Sebastian Haffner hat über den Moment der Machtergreifung 1933 geschrieben, es war, man kann es nicht anders nennen, ein sehr verbreitetes Gefühl der Erlösung und Befreiung von der Demokratie. Kann man sich das heute vorstellen? Kann das wieder passieren? Es heißt, Weimar sei nicht an einer zu großen Zahl von Radikalen zugrunde gegangen, sondern an einer zu kleinen Zahl von Demokraten. Das ist die These von der Res Publica Amissa, so der an Cicero angelehnte Titel eines Buches des Altphilologen Christian Meyer. Das vernachlässigte Gemeinwesen hatte keine Zukunft. Wir würden unser Weimar erleben, wenn wir den Sieg der neoliberalen Alternativlosigkeit zuließen, den Triumph des nationalen Egoismus und der Verachtung für die Schwachen, wenn wir die Niederlage der republikanischen Zivilität dulden. Jakob Augstein im Spiegel von der vergangenen Woche. Zum Stimmungsbild in Deutschland. Ein Schriftsteller, der bisher soweit gar nicht als politisch oder rechts aufgefallen war, Herr Akif Pirinci brachte es mit Katzenromanen zu Ruhm und Reichtum. Jetzt ist er nur noch der Autor mit der KZ-Rede. Dazu ein Artikel im Spiegel, der heißt, wie konnte es so weit kommen, der Aussätzige. Bevor Pirinci sich darauf verlegte, die Leute mit seiner Meinung zu Schwulen, Frauen und Ausländern zu erschrecken, kannten ihn Millionen Leser als den Erfinder von Kriminalromanen, in denen Katzen die Ermittlungsarbeit erledigten. Vor anderthalb Jahren begann er sein zweites Leben als Krawallautor. Er war damit nicht ganz so erfolgreich wie mit seinen Katzenkrimis, aber immer noch so, dass er sich wochenlang in der Spitze der Bestsellerlisten halten konnte. Jetzt hat ein drittes Leben begonnen, das des Aussätzigen, schreibt der Spiegel. Seit er am 19. Oktober bei einem Auftritt auf einer Pegida-Demonstration einen Satz fallen ließ, den man so verstehen konnte, dass er es bedauere, dass es in Deutschland keine Konzentrationslager mehr gebe, ist er nur noch der Autor mit der KZ-Rede. Das heißt natürlich Selbstmord begehen. So hat sich das mit dem Akif erledigt, sagt Pirinci. Ich existiere nicht mehr. Moskau zu besuchen. Was sein öffentliches Leben angeht, fällt es schwer, ihm zu widersprechen. Pirinci hat bis heute 18 Bücher veröffentlicht, aber es ist nahezu unmöglich geworden, eines davon zu beziehen. Random House, bei dem seine belletristischen Bücher erschienen sind, hat ihm die Zusammenarbeit aufgekündigt. Nachdem die Verlagsgruppe außerdem erklärte, dass man keines seiner Bücher mehr ausliefern werde, haben die großen Barsortimente wie Libri und KNV ebenfalls den Versand aller Pirinci-Titel gestoppt. Der Mann existiert im Buchhandel nicht mehr. Seine Bücher kann man selbst im Internet nicht mehr kaufen. Jetzt ist die Frage, wie kommt ein Mensch, der Bücher schreibt, über Katzen, Krimis, wie kommt ein Mensch dazu, so einen Satz zu sagen, dass man die KZs besser nicht hätte abbauen sollen in Deutschland? Eigentlich unverständlich, oder? Ja, ja. Ist das ein Fall von geistiger Umnachtung? Aber gerade das, ne, diese Frage, wie konnte es so weit kommen, ja, oder jetzt mit dieser Nachricht da, das ist eigentlich nur ein Beweis dafür, dass die Frage völlig gerechtfertigt ist. Ne? Kann das wieder passieren, also jetzt wie 1933. Ne? Leider muss man sagen, es sieht so aus. Überall wieder ziehen sich die Leute zurück auf die Nationalismen, auf das eigene Volk. Wir müssen uns verteidigen. Die Zäune werden wieder errichtet um die Länder herum. Und jetzt zu diesen Sachen da, die Ängste der Leute, ne? Terroristen, Flüchtlingsströme, Volkswagen. Ja. Ja, das kann sich sehr leicht dieses Gefühl herstellen. Jetzt muss wieder ein starker Mann her. Ne. Übrigens zu Volkswagen zerschlagen, da wurde dann Schumpeter zitiert, ne, als eine schöpferische Zerstörung. Aber der als Ökonom, der drückt sich natürlich so prosaisch aus. Ne? Es gibt einen anderen, der hat dieses Thema schon vor über 150 Jahren angesprochen, und der hat es so formuliert: die Freude an der Zerstörung ist eine schöpferische Freude. Das war Michail Bakunin. Der russische Anarchist. Fahren wir fort. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Internetseiten vom heutigen Samstag, dem 14. November. Der Spiegel bringt natürlich die ersten großen Beiträge zum Thema: Angreifer auf Konzertsaal zündeten Sprengstoffgürtel, Anschläge in Paris. Wer steckt hinter den Terrorangriffen in Paris, bei denen mehr als 100 Menschen starben? Laut Polizei sollten alle Attentäter tot sein. Bei der Geiselnahme im Konzertsaal Bataclan sprengten sich die Angreifer demnach in die Luft. Die aktuelle Entwicklung kann man auf den Newsblogs hier im Spiegel auf der Homepage verfolgen. Paris nach den Terroranschlägen, die traurigste Stadt Europas. Auch Zeugenaussagen, Einzelheiten, Menschen, die traumatisiert sind, die trotzdem vor den Kameras Stellung nehmen. Paris ist also die traumatisierteste Stadt. Menschen haben Angst, überall patrouillieren Polizisten in schweren Schutzuniformen, Sirenen heulen, Szenen aus der Metropole, die den Terror erlebt. Die Videos heute im Spiegel, die laufen sehr langsam, weil die wahrscheinlich millionenfach weltweit angeklickt werden. Dann gehen wir mal auf die Seite von der Taz, taz.de, Selbstmordattentäter in Paris, ebenfalls spektakuläre, schreckliche Bilder. Die Polizei berichtet von über 120 Toten. Ein langer Artikel: In Bataclan wurden zur selben Zeit über 100 Menschen als Geiseln gehalten. Nach Mitternacht stürmte die Polizei den Konzertsaal, dabei wurden 3 Geiselnehmer getötet. Dann werden Bilanzen der Terrornacht veröffentlicht und es herrscht überall dasselbe Bild von journalistischem Abwarten. Man will sich noch nicht konkret äußern zu den Attentaten. Man weiß noch nichts. Es wird wahrscheinlich gegen Mittag oder gegen Nachmittag ein erstes Lagebild gegeben werden. Schauen wir in die junge Welt. Die junge Welt zum Thema Inland. Wir hatten vorhin schon aus der jungen Welt einen kleinen Kommentar verlesen. Eurokritik muss von links kommen, heißt es da. Politiker und Wissenschaftler veranstalten die Konferenz für einen Plan B in Europa. Dazu gibt es ein Gespräch mit Andreas Nölke. Not, Misswirtschaft, Rassismus. Blitzasylverfahren in Thüringen. Staatsanwaltschaft prüft Korruptionsverdacht gegen Mitarbeiter im Sula Asylheim. Laut Umfrage gibt es immer mehr fremdenfeindliche Ressentiments. Andenken an Familie Stöbe, Berlin-Lichtenberg, Erinnerung an den Widerstandskämpfer gegen den Nazifaschismus. Dann ein Artikel, der heißt: Rechte erkämpfen, seit Monaten prekäre Situation vor Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Berlin. Jetzt versuchen Anwälte, den Druck auf den Senat zu erhöhen. Dann eine Nachricht: Der BND soll reformiert werden, der Bundesnachrichtendienst. Bundestag soll Auslandsspionage stärker kontrollieren. Dazu eine Nachricht, dass der Bundesnachrichtendienst jahrelang nicht nur den Amis zugearbeitet hat und den Amerikanern geholfen hat, sagen wir mal, Leute auszuspionieren, sondern der Bundesnachrichtendienst hat auch befreundete Staaten ausspioniert. Der BND hat Freunde aus aller Welt systematisch ausgespäht, unter anderem die Innenminister der USA, Polens, Österreichs, Dänemarks und Kroatiens. Wir haben uns immer gefragt, warum erhebt die Merkel keine Anklage gegen den amerikanischen NSA, Auslandsgeheimdienst? Hier haben wir eine sehr treffende Antwort. Die haben selber ausspioniert, dann würden die Anklage gegen die deutschen Geheimdienste erheben. Auch Anschlüsse der USA-Vertretungen bei der Europäischen Union in Brüssel und den Vereinten Nationen in New York sowie des amerikanischen Finanzministeriums in Washington gehörten zu den Suchbegriffen, die der Bundesnachrichtendienst zur Spionage nutzte. Sogar die Hotline des US-Außenministeriums für Reisewarnungen stand auf der Liste. Das Interesse des deutschen Dienstes beschränkte sich nicht auf staatliche Einrichtungen. Er spähte auch Nichtregierungsorganisationen wie Care International, Oxfam oder das internationale Komitee des Roten Kreuzes in Genf aus. In Deutschland standen zahlreiche ausländische Botschaften und Konsulate auf der BND-eigenen Selektorenliste. So wurden E-Mail-Adressen, Telefon- und Faxnummern von Vertretungen der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Schwedens, Portugals, Griechenlands, Spaniens, Italiens, Österreichs, der Schweiz und selbst des Vatikans überwacht. Diplomatische Einrichtungen fallen nicht unter Artikel 10 des Grundgesetzes, der deutsche Telekommunikationsteilnehmer vor dem Abhören schützt. Vor 3 Wochen war bekannt geworden, dass der Bundesnachrichtendienst nicht nur im Auftrag des US-Geheimdienstes NSA europäische Partner ausspioniert, sondern diese auch in eigener Regie abgehört hat. Im Oktober 2013 hatte Kanzlerin Angela Merkel einen Spähangriff der NSA auf eines ihrer Handys mit den Worten verurteilt: Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Für den Bundesnachrichtendienst galt diese Losung offenkundig nicht. Ja, da bin ich aber das geht gar nicht. Froh über diese Nachricht hier. Ne? Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen. Ne? Dann tun wir also, unser Bundesnachrichtendienst, auch was. Nicht nur die NSA und der CIA. Ne? Da fühlt man sich doch gleich wieder viel besser. Ja. eine Meldung, die auch Aufsehen erregt hat. Das Bundeskriminalamt meldet nicht mehr Straftaten durch Flüchtlinge. Flüchtlinge begehen in Deutschland nicht mehr Straftaten als die einheimische Bevölkerung. Dies geht aus einer ersten Lageübersicht von Bundeskriminalamt und Bundesländern hervor, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU am gestrigen Freitag in Berlin mitteilte. Insgesamt zeigen uns die derzeit verfügbaren Tendenzaussagen, dass Flüchtlinge im Durchschnitt genauso wenig oder oft straffällig werden wie Vergleichsgruppen der hiesigen Bevölkerung, erklärte de Maizière. Die Tendenzaussagen des Lagebildes zeigen. Es gibt durch Asylbewerber und Flüchtlinge keinen überproportionalen Anstieg der Kriminalität, so der Minister. Keinen überproportionalen, aber einen Anstieg gibt es natürlich. Das ist auch. Ja. Das ist auch. Also, das ist schon öfter untersucht worden, dieses Problem, und das Resultat ist immer das Gleiche. Ja. Nur das Problem ist, dass das kein Schwein interessiert. Ne? Also, jetzt mit diesen Terroranschlägen wird sich das noch verstärken und beschleunigen, was sowieso schon stattfindet. Ne? Immer mehr. Rassismus, Xenophobie, jetzt wird es wieder losgehen mit, ja, da sieht man es, ja, die wieder, ne? Die Muslime, alle Muslime sind so, das wird die Konsequenz sein. Ne? Und weil die Leute eben nicht in der Lage sind oder das auch gar nicht wollen, da zu differenzieren zwischen einem normalen Muslim und einem Islamisten. Ne? Die sind nicht in der Lage dazu. Und dass es was anderes ist, einfach zufällig jetzt Muslim zu sein, wie du zufällig Christ bist, ne? Und das zu unterscheiden von dem, was wirklich Terroristen sind, Fanatiker, religiöse Fanatiker, ne? Und gibt sie bei uns auch, gibt es auch christliche Fundamentalisten, christliche Terroristen, weil du vorher gesagt hast, der Vatikan wurde auch überwacht, da müssten sie doch auf diesen Kardinal gestoßen sein, da auf Tarcisio Bertone, ne? Einer der ganz großen Kirchenfürsten, der schon unter den zwei, unter dem letzten, vorletzten Papst auch schon seine Macht dort immer mehr ausgebaut hat. Von dem kommt jetzt raus, dass er Mittel unterschlagen hat, die eigentlich einem Kinderkrankenhaus zugutekommen sollten, und hat er einfach in die eigene Tasche gesteckt und hat sich dann super luxuriöses Wohnung eingerichtet. Daher. Also diese Leute, die würde ich genauso als Terroristen und religiöse Fanatiker bezeichnen. Kampf gegen Bildungsschulden. Jawohl, in den USA tut sich was unter der studentischen Bevölkerung. Studenten in USA protestieren mit Aktionstag gegen Studiengebühren. Hat man sowas schon mal gehört? Beziehungsweise hat man sowas schon mal hier veröffentlicht? In 115 US-Städten gingen am Donnerstag Studenten zum Million Student March auf die Straßen. Sie forderten die Abschaffung von Studiengebühren an staatlichen Hochschulen, die Streichung aller Ausbildungsschulden sowie die Erhöhung des Mindestlohns für alle Hochschulangestellten auf 15 US-Dollar pro Stunde. Bildung sollte frei sein, hieß es in einer Erklärung zu dem Aktionstag, für den seit Monaten landesweit mobilisiert worden war. Schüler, Studenten und gewerkschaftlich organisierte Hochschulmitarbeiter hatten dazu aufgerufen, sich gemeinsam gegen ein korruptes politisches und ökonomisches System zu erheben. Obwohl die USA das reichste Land der Welt seien, laste auf Hochschulabsolventen eine erdrückende Schuldenlast, und die Löhne der Angestellten seien oft so niedrig, dass sie ohne staatliche Unterstützung hungern müssten. Ihren Unmut darüber, dass eine Minderheit ihre Profite auf Kosten der Mehrheit macht, brachten College-Studenten in Boston zum Ausdruck, die sich vor der Northeastern University versammelten. Mit ihren Schildern und Transparenten forderten sie Studienabschlüsse, keine Rechnungen, und fragten rhetorisch, ist das hier eine Hochschule oder ein Unternehmen? Bleiben wir beim Thema USA. Da gibt es eine Art Porträt, eine Art Psychoporträt im Spiegel über einen American Psycho. Dieser American Psycho ist einer der reichsten Männer dieses Planeten. Donald Trumps Bewerbung um das Weiße Haus und seine irre Kampagne haben Amerika jetzt schon verändert, heißt es da. Markus Feldenkirchen schreibt hier Folgendes. Sein Erfolg, Trumps Erfolg, erzählt viel über die Verängstigung des Landes und dessen Minderwertigkeitskomplex. Nie zuvor ist ein Milliardär, der zudem durch seine Fernsehshow The Apprentice zu Amerikas Superprominenten gehört, als Bewerber um das Weiße Haus angetreten. Es gibt keine Vergleichswerte. Sein Erfolg ist nicht mit steilen Thesen zu erklären. Dieser Erfolg ist komplexer als der Mann selbst. Und er verrät viel über die gegenwärtige Verfasstheit der Vereinigten Staaten, über die Mentalität ihrer Bürger, den Zustand ihrer politischen Kultur und Demokratie. Was nur ist passiert, dass sich dieses Land auf jemanden wie Donald Trump einlässt? Eine 69 Jahre alte unpolitische Windmaschine mit schlecht sitzender Föhnfrisur. Ein Name, der nichts Präsidiables hat, könnte nach Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower und John F. Kennedy irgendwann tatsächlich Donald J. Trump in den Geschichtsbüchern stehen? Vielleicht wird man in einem Jahr zurückschauen auf die irre Show des Donald Trump und sich fragen, wie ein beträchtlicher Teil des Landes diesen Hochstapler zu seinem Retter erklären konnte. Vielleicht aber wird Trump dann als Kandidat der Republikaner um die Präsidentschaft kämpfen. In der Arena von Dallas wirkt Trumps Auftritt 45 Minuten lang wie eine Comedy-Show, ein Comedy-Abend. Dann aber schlägt die Stimmung um. Binnen Sekunden wird aus dem erratischen Gebrabbel eine politische Hetzveranstaltung. Die illegale Einwanderung ist ein massives Problem, ruft Trump plötzlich. Wir müssen sie stoppen. Er schaut nun, böse entschlossen. Er lehnt sich nach vorn, seine Stirn zerknittert. Wir müssen diese Mauer bauen. Yes, brüllen die 20.000 im Publikum. Zu Trumps spärlichen Botschaften in diesem Präsidentialwahlkampf gehören zwei Ankündigungen. Er will eine Mauer an der Grenze zu Mexiko errichten, die mindestens so imposant werden soll wie die chinesische Mauer und deren Bau angeblich Mexiko finanzieren wird. Und er will die 11 Millionen illegalen Einwanderer aus Lateinamerika binnen weniger Tage außer Landes schaffen. Wie soll man sich das vorstellen? Binnen weniger Tage. Trump ließ eigens Videos produzieren, in denen Mörder lateinamerikanischer Herkunft gezeigt werden. Er nennt sie Einwanderer, Verbrecher, Drogendealer und Vergewaltiger. Er schürt Ängste. Die werden alle so schnell rausfliegen, ruft Trump in Dallas. Das glaubt ihr gar nicht. Die Menschen stehen nun auf von ihren Sitzen. Sie gröhlen, johlen, kreischen. Die Sache mit den Ausländern kommt noch besser an als der Gag mit den Teleprompter. Trumps Bewerbung trifft Amerika in einer Identitätskrise, einer Phase der Verunsicherung und des Selbstzweifels. Kontrabanda! Kontrabanda! Werner, wenn du einem Politiker ohrfeigen dürftest, stell dir vor, der liebe Gott gibt dir einen Gutschein und sagt, du darfst einen Politiker ohrfeigen. Vielleicht kriegst du dann ein Bußgeld oder ein paar Wochen Bewährungsstrafe. Würdest du dir wünschen? Du wirst nicht glauben, du. Ich stand mal kurz davor, hatte die Möglichkeit. Erinnerst du dich an Kurt Georg Kiesinger? Ich will das nur gleich sagen. Kurz danach, nachdem Beate Glasfeld ihn geohrfeigt hat, war er bei einer Veranstaltung der CDU in Stuttgart auf dem Killesberg. Ich und wir, so eine Gruppe von jungen Leuten, wir sind da auch hingegangen. Dann hat man uns nicht reingelassen an der Eingangstür, dann sind wir durch den Zaun, durch die Gebüsche dann doch reingekommen und innen war natürlich alles ganz voll mit CDU-Politikern vom CDU-Apparat, junge Union-Leute und so. Und dann lief der Kiesinger, bevor er in die Halle rein ist, also 1 Meter oder 2 Meter an uns vorbei und mich hat's wirklich in der Hand gejuckt, ihm nochmal eine zu verabreichen. Noch eine in die Fresse zu hauen. Aber ich habe mich dann, muss ich zu meiner Schande gestehen, echt nicht getraut, ja. So, also es war kurz nach Beate Glasfeld. Ja, du wärst in die Geschichtsbücher eingegangen, genau wie Beate Glasfeld, Beate und Serge Glasfeld. Wir werden nach dem Ende dieser Nachrichten darüber berichten. Da gibt es eine kleine Reportage. Und im Spiegel gibt es ein Interview mit Serge und Beate Glasfeld. die jetzt ein Buch rausgebracht haben. Das gibt's gleich. Aber kommen wir auf meine Frage zurück. Wen? Dein Gutschein. Du kannst einen Namen eintragen. Welchen Politiker? Oh, ich glaube, ich kann mich da nicht drauf einlassen. Da gibt's so viele, da müsste ich so oft zuschlagen, dass mir nachher die Hände wehtun. Es folgen weitere Nachrichten aus dem... Ein Ohrfeigenmarsch, das heißt, du kannst an einer Reihe von Politikern vorbeigehen und im Vorbeigehen rang, rang, rang, allen eine kleben. Hier endet offiziell unser Katastrophenblock. Kontrabanda! Ja, das fetzt. Yeah. die letzten 15 Minuten im heutigen Niemandsland. Wie gerade versprochen bzw. angedeutet, ein Buch, eine Buchveröffentlichung. Die Ohrfeige war eine Befreiung. Beate und Serge Glasfeld haben ein Buch veröffentlicht, das heißt Erinnerungen. Aus dem Französischen übersetzt von Anna Schade. Erschienen im Pipa Verlag in München. 624 Seiten, 26 Euro. Das Leben von Beate und Serge Glasfeld, die sind mittlerweile 76 und 80 Jahre alt, gleicht einem Agenten-Thriller mit Schauplätzen zwischen Berlin und Paris, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Zwei junge Menschen, eine 1939 in Berlin geborene Deutsche und ein 1935 in Bukarest geborener jüdischer Franzose, verfolgten Nazis in zäher Kleinarbeit und mit dramatischen, manchmal illegalen Taten. Die Ohrfeige der Beate Glasfeld, dem damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, auf dem CDU-Parteitag in Berlin am 7. November 1968 verpasste, weil dieser NSDAP-Mitglied gewesen war, ist einer der prägenden Momente der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Jetzt, wie gesagt, erscheinen die Erinnerungen der Glasfeld auf Deutsch. Dazu gibt es im Spiegel von letzter Woche ein langes Interview, auch das berühmte Foto. Da sieht man Frau Glasfeld hinten mit einem hellen Pulli, mit Rock, haut dem richtig eine rein, richtig eine runter. Sie sagt selber in dem Interview, Moment, das Interview ist übrigens sehr, sehr lang. Das geht über 4 Seiten. Da heißt es: Sie hatten keine Angst, Beate Glasfeld, nicht vor der Tat selbst, sondern davor zu versagen. Es war schwierig, nah genug an Kiesinger heranzukommen. Du hättest dein Leben verlieren können, meint ihr Mann Serge. Beate, ja, die Personenschützer hätten auf mich schießen können. Das wurde mir erst später klar. Ich stand hinter Kiesinger. Er saß vor mir am Tisch neben den anderen Parteigrößen auf dem Podium und verdeckte mich. Ich hatte als Journalistin getarnt, einen Ordner überredet, mich hinter den Stühlen mit der Prominenz entlang auf die andere Seite der Kongresshalle gehen zu lassen. Kiesinger spürte, dass da jemand in seinem Rücken war und drehte den Kopf ein wenig in meine Richtung. Das war der Moment. Ich schrie, so laut ich konnte, Nazi, Nazi, und schlug ihm die Hand mit aller Kraft ins Gesicht. Das Ergebnis ließ sich sehen. Er trug hinterher eine Sonnenbrille. Als ich weggezerrt wurde, hörte ich noch, wie er fragte, war das die Glasfeld? Er wusste, wer seine Nemesis war. Ich hatte einen Fotografen vom Stern informiert, er hätte den entscheidenden Augenblick fast verfehlt, weil er den Bruchteil einer Sekunde zu spät auf den Auslöser drückte. Aber, wie gesagt, das Foto liegt vor. Hören wir die Glasfeld einmal selber, die hat vor 3 Jahren ein Interview gegeben und spricht über sich selbst. Beate Glasfeld im Originalton. Mein Name ist Beate Auguste Glasfeld. Ich bin 71 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 2 erwachsenen Kindern. Meine Heimatstadt ist Berlin. Der 7. November 68 war ein wichtiger Tag in meinem Leben, denn an diesem Tag habe ich hier in Berlin in der Kongresshalle den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger geohrfeigt. In einem Fernsehinterview im Jahr 2010 liest Beate Glasfeld aus ihrer imaginären Lebensakte vor. Dabei sind es eigentlich die Lebensakten anderer Menschen, die sie, seit sie eine junge Frau war, interessieren. Anfang der 60er kam Beate Glasfeld als Au-pair-Mädchen nach Paris. Schnell lernte sie dort ihren Mann Serge kennen, ein Historiker und Rechtsanwalt mit jüdischen Wurzeln, dessen Vater in Auschwitz ermordet wurde. Diese Begegnung, sie war wegweisend für die junge Deutsche. Schon von Paris aus verfasste Glasfeld Artikel gegen Bundeskanzler Kiesinger, den sie wegen seiner NS-Vergangenheit anprangerte. Dann kam der 7. November 1968. Mit 29 Jahren stieg sie auf einem CDU-Parteitag in Berlin auf das Podium und verpasste Kiesinger eine Ohrfeige. Diese Szene wird den Menschen in der Bundesrepublik wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Ich glaube, die Ohrfeige bleibt mir, das hängt an mir bis zu meinem Lebensende. Das ist eine Sache, es war eine so symbolische Aktion, die, ich würde sagen, das war die Ohrfeige der Generation der Kinder der Nazis für den Nazivater. Auch mehrere Monate Gefängnisstrafe hielten Beate Glasfeld nicht davon ab, ihr Ziel weiter zu verfolgen. Die Jagd auf NS-Verbrecher, die nach dem Ende des Hitler-Regimes unbehelligt weiterleben konnten, wurde für sie und ihren Mann zur Lebensaufgabe. Sie spürten unter anderem Klaus Barbie, den sogenannten Schlechter von Lyon in Südamerika, auf, versuchten Kurt Lischka, der ebenfalls für die Deportation von französischen Juden verantwortlich war, von Köln nach Frankreich zu entführen. Ein Kampf mit Mitteln, die nicht immer gesetzestreu waren. Man darf nicht aufgeben, das habe ich in meinem ganzen Leben erfahren, in meinen ganzen Aktionen. Man muss, auch wenn man manchmal illegal handelt, aber zumindest gibt es natürlich immer einen Schlusspunkt für mich. Wenn man weiß, man kann nicht mehr weitergehen, dann hört man auf. Aber im Allgemeinen versuchen wir doch, mein Mann und ich, im Versuch, soweit wie es möglich ist, unsere Aktionen und unsere Arbeit durchzuführen. Für ihren Einsatz und ihren Mut wurde sie von vielen Seiten bewundert und geehrt. Frankreich verlieh Beate Klaasfeld gleich 3 Auszeichnungen. Von Israel erhielt sie eine Tapferkeitsmedaille. Mehrere Versuche allerdings, Klaasfeld das Bundesverdienstkreuz zu verleihen, scheiterten. Auch ein Vorstoß der Linken im Jahr 2009. Deren Fraktionsvorsitzender Gregor Gysi betonte damals, die Geschichte der Aufklärung der Nazi-Verbrechen wäre ohne Klaasfeld anders verlaufen. Sie haben sich eingesetzt, sie wurden dafür gehasst und sie wurden dafür geachtet. Ich finde, sie können auf beides stolz sein. Jetzt ist es wiederum die Linke, die Beate Klaasfeld als Bundespräsidentin vorschlägt. Zumindest von dieser Seite eine weitere Auszeichnung für die unermüdliche Nazi-Jägerin. Ja, das war im Jahr 2010. Mittlerweile sind 5 Jahre vergangen und es ist ein Buch erschienen, Erinnerungen von Serge und Beate Klaasfeld. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Ja, seit 2010 sind 5 Jahre vergangen. Wir sind alle älter, nicht nur 5 Jahre älter, die Beate Klaasfeld auch. 1968 war das und also ich muss sagen, mich hat es damals ungeheuer beeindruckt, ja, diese Aktion von der Klaasfeld. Also ich habe mich am Ende, wie gesagt, nicht getraut. Vielleicht war es auch ganz gut so, sonst wäre ich vielleicht am Ende auch bei der DKP gelandet, ja. Aber gut, das ist nur so ein kleiner Nebenaspekt. Ein kleiner Seitenhieb. Aber jedenfalls, was die gemacht hat, hat sie ja selber gerade nochmal gesagt, die Ohrfeige wegen seiner Nazi-Vergangenheit. Da gibt's noch einen anderen auch so aus dieser Zeit, Helmut Schmidt, der hat zwar keine Nazi-Vergangenheit, war eher so ein Mitläufer, aber doch gegen Kriegsende dann so ein strammer Wehrmachtsoffizier, glaube ich 27 war, wo der Krieg zu Ende ging. Und wie ist er danach umgegangen mit seiner Vergangenheit? Also sehr lauwarm, ne? Hat sich dann ganz klar, muss man sagen, hingewandt, nicht zur CDU, sondern zur Sozialdemokratie. Nun ist er auch nicht mehr, ist vor ein paar Tagen gestorben, der alte Raucher, ja. Aber er war kein Kurt Georg Kiesinger, aber für mich war er auch immer so ein Hassobjekt, dieser Typ, ja. Also rechter Sozialdemokrat, immer gegen die Linke und gegen die Studentenbewegung gewettert. Er ruhe in Frieden. Ich bin auch mal ein paar Meter an Helmut Schmidt vorbeigekommen, damals in Bonn, auf einer SPD-Wahlveranstaltung. Er war in Reichweite, ich hätte ihn auch ohrfeigen können, aber ich sah keine Veranlassung, diesen Mann zu ohrfeigen. Weil sie mich auf München verjagen, mich in Hamburg beschmutzen. Finde keinen Schlaf in der Nacht. Diese Welt ist nicht für mich gemacht. Ich hasse die Liebenden, weil sie mich vertriesen. Und ich hasse die Toten, weil sie mich verließen. Ich hasse die Poll mit ihren Werten. Und ich hasse die großen Häuser und ihre Vorgärten. schauen. Und ich hasse die Leute, die die Armen beklauen. Ich hasse die Leute, die mich kontrollieren. Ich verstehe die Menschen, die die Nerven verlieren. Ich hasse den Schnaps, weil er mich belügt. Und ich hasse die Wahrheit, weil sie mir nichts gibt. Ich finde keinen Schlaf spät in der Nacht. Diese Welt ist nicht für mich gemacht. Schnell, du wolltest etwas über Pasolini sagen. Verbinden wir das gleich mit Ansagen, wie nächsten Mittwoch, wie jeden Mittwoch im Goethe-Institut, wieder gratis Film, diesmal von Wim Wenders, Der Himmel über Berlin, um 8 Uhr. Und noch davor, nämlich morgen Abend, Film in der besetzten Bank, Bank Expropriate Gracia, in der Travessera de Gracia, 181, um 19 Uhr. Und der Film, der da läuft, ist von Pasolini, Uccellacci Uccellini, große Vögel, kleine Vögel. Ne? Der Film ist inzwischen 50 Jahre alt. Und machen dort jetzt den ganzen Monat nur Pasolini-Filme, also als Hommage, weil der jetzt vor ungefähr 40 Jahren gestorben ist. Und dieser Film ist in Schwarz-Weiß und er selber hat das Drehbuch geschrieben. Die Synopsis, die Hauptdarsteller sind Vater und sein Sohn, so sagen wir aus der Mittelschicht, so Kleinbürger, die machen eine längere Wanderung, also der älteste Sohn, der hat 18 Kinder und also so ein typischer Kleinbürger, um nicht zu sagen Spießbürger, der eben akzeptiert diesen Platz, den ihm die Gesellschaft eingeräumt hat und akzeptiert also ohne alle Normen, nichts kann ihn dazu bringen, die soziale Ordnung in Frage zu stellen. Und jetzt, was die erleben auf ihrer Wanderschaft, der Vater und der Sohn, sie treffen dann auf einen Raben, der sprechen kann. Und dieser Rabe weist sie dann auf Sachen hin, die außerhalb von ihrer kleinen Welt stattfinden. Hunger, Massen, die Massen haben Hunger oder erzählt eine Geschichte aus dem Jahr 1200, wo Franz von Assisi zwei Männern einen Auftrag erteilt, den Tieren so lange das Evangelium zu verkünden, bis sie einander nicht mehr töten. Ja. Und jedenfalls auf der einen Seite hören sie dem Raben ganz gern zu, aber wenn er dann anfängt, Sachen zu sagen, die unangenehm sind, dann schalten sie einfach ab und hören weg. Ne? Und der Rabe insistiert und macht weiter und am Ende drehen sie ihm einfach den Hals um. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, warum soll ich mir heute so einen Film angucken, 50 Jahre alt, schwarz-weiß, Tierfabel, aber leider ist er eben hochaktuell. Ne? Wenn man genauer hinguckt, dann erkennt man sich selber oder viele unserer Mitbürger, dann die sich genauso verhalten. Ne? Wir haben uns eingerichtet in den Normen und den Gesetzen unserer Gesellschaft, verneigen uns vor der Obrigkeit, sehen nur unseren kleinen Schrebergarten. Ne? Was geht mich Syrien an? Ne? Und wenn dann die wirkliche Welt in unseren Schrebergarten hineinbricht, also Flüchtlingswelle oder wie gestern in Paris, dann verstehen wir auf einmal die Welt nicht mehr. Jo, tschüss Werner. Schönes Wochenende. Alles tschüss, Gute. Tschüss, bis nächste Woche. Liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Hörerschaft, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, 2 Stunden hier mit dabei zu sein im Niemandsland bei Kontrabande 91.4 FM. Tschüss, Agur, halten Sie die Ohren steif und trauern Sie mit uns über die Todesopfer des Massakers in Paris. Yes! das letzte Mal Zeit verschwenden mit so vielen Leuten, seid ihr getraut, ja? Freut euch außerordentlich, ich finde heute ein Stückchen heile Welt, heute hier bei uns. Oh ja, ihr geht ja bis da hoch. Oh Mann, wir waren vor vier Jahren das erste Mal hier. Ich weiß gar nicht. Und jetzt sind so viele Leute wegen uns hier. Oh Mann! Lust auf ein Stückchen heile Welt! Die letzte Reihe da oben will ich auch sehen! Bin ich noch ein bisschen Luna. Mein Kopf geht wie ich neben das Protein, schon geht's mir super. Ratsch, Batsch, gut genau, das will ich. Du ziehst zu stark, bist du zu schwach, das Leben ist billig. Ich werde mit meinem Brot sein, dazu eher mal noch nicht Kieser. Denn keiner macht mich mehr, keiner schmeckt mir so wie dieser. No Militia, mach Kaffee zum Genuss. So ein Stückchen heile Welt, was man braucht, das kann man kaufen. Es ist unmöglich hier bei uns, denn wir sind. Take me tonight, weil der Hand geht mich manchmal crazy drive. Oh shit, ich glaub ich bin viel zu dick, man. Was soll ich nehmen, ist nimm, was hab ich, Hans Müller oder was, wenn ich hab wieder Traumas. Merci, dass es so was gibt. Kein Problem ist hier zu groß, ganz egal, dass sie auch brauchen. In unserem Stückchen heile Welt sind Billy.